Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo. Und mit dem Marcel. Hallo. Und mit dem Martin. Ja, volles Haus. Folge 264. Und wir haben viele Prä-Keynote-Neuigkeiten. Neuigkeiten sollte man es nicht nennen, aber zumindest Gerüchte. Aber bevor es mit den Gerüchten losgeht, kommen wir erstmal zum stehenden Inventar dieser Sendung, nämlich dem Zahlenfakt. Ja, und auch diesmal habe ich mir was Thematisches ausgesucht. Hm. Dadurch, dass es in dieser Folge fast ausschließlich um Apple geht, ja, geht es auch beim Zahlenfakt um Apfelringe von Alnatura. Mhm. 100 Gramm Apfelringe von Alnatura haben 264 Kilokalorien. Nicht schlecht, nicht schlecht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte jetzt gedacht, du gehst den einfachen Weg mit H264 und so. Aber nein. Ja. Sehr viel. Hätte jetzt traurig, dass ich das nicht... Stop nein, the also, press, wir müssen die Folge neu aufnehmen. Was hat denn H264 mit Apple zu tun? Naja, Apple ja, enthalten Apple. Viel Wasser und... Nein, eigentlich hat Apple damit nichts zu tun. Wäre das Naheliegende gewesen. Aber warum das Naheliegende nehmen? H2O64. Nein. Gut, die Apfelringe von Alnatura seien also als Snack empfohlen für diese Sendung. Haben Thema bezogen. Gar nicht so wenig, 264 Kilokalorien. Für Gramm. Oh, das geht. Eine Tafel Schokolade hat mehr. Super. Ja, das ist immer die Frage, welche Referenz man nimmt. Ich messe alles an Milka-Tafeln, du weißt es doch. Ja, auch die nächsten iPhones. Mm. Ja, die nächsten iPhones werden ungefähr genauso viele Headphone-Eingänge haben wie Milka-Tafeln. Dafür aber zumindest einen Lightning-Stecker. Den hat, glaube ich, Milka noch nicht eingebaut. Aber bevor wir zu den Keynotes kommen, lass uns doch erstmal noch zu dem Apple und die Steuern-Thema kommen, das ja diese Woche auch durch die Nachrichten ging. Es gab jetzt eine Entscheidung, ich glaube, es war die EU-Kommission, ich weiß gar nicht. Irgendjemand hat also festgestellt, Apple zahlt viel zu wenig Steuern in Irland. Und Irland meinte so, nee, passt schon, passt schon. Und Europa meinte so, ja, nee, geht so nicht. Wie viel Milliarden waren das gleich wieder? 14 oder so? 13? Billiards. Nein. Billiards. Ich dachte, also, Billions. Du verwirrst mich. 13 Milliarden. 13 Billions. Also 13 Milliarden. Ja, ja. 13 Billiardkugeln. Ja. Ja. Genau. Ich finde das interessant, denn wenn ich das richtig verstanden habe, ist Irland sozusagen verpflichtet, das Geld einzutreiben. Ja. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist, warum das Apple zahlen soll, obwohl Irland sozusagen der Buhmann ist, der die Gesetze verletzt hat. Naja, also die Gesetze, die Irland verletzt, ist halt irgendwie hinreichend Steuer zu verlangen und deswegen müsste Apple halt Steuern nachzahlen. Ja, ja, das ist schon in Ordnung. Also ich habe auch wirklich wenig Problem damit, wenn Apple nochmal 13 Milliarden bezahlt. Hm. Ich weiß nicht, da es ist so ein bisschen, als ob du den Drogenkäufer schnappst und den Dealer laufen lässt. Ja, genau. Wobei, ich gucke, ja, ich überlege gerade, wo dieser Vergleich hängt. Auf einer sehr abstrakten Ebene. Ich habe irgendwas von einem Steuersatz von 0,05% gelesen. Ich glaube 0,005. Also ja, 0. Also den Apple gezahlt hat. Also ich habe wirklich überhaupt kein Mitleid mit Apple, wenn sie das nachzahlen sollten. Hm. Was ich aber trotzdem nicht verstehe, ist, wenn Irland sagt, das ist okay so, ja, warum Irland das dann nicht bezahlen muss. Ja. Ja, das ist ein valider Punkt. Keine Ahnung. Also einfach zu sagen, ja, du hast jetzt leider zu wenig Steuern gezahlt, wir haben falsche Gesetze gemacht, ist halt ein bisschen problematisch. Hm. Ich glaube, seit diesem Jahr zahlt Apple sowieso den normalen Steuersatz. Irgendwas war da. Zumindest mehr. Ich weiß nicht, ob normal, ja, also ja, und auf anderes normal ist. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite völlig absurd, diese Steueroasen. Ja. Ja. Es ist ja noch dazu dann irgendwie auch so, dass sich da sehr viel vermischt, soweit ich das verstanden habe. Also da fällt dann sowohl irgendwie App Store rein, als auch Apple Europe-Geschichten. Und nun ja, und Apple argumentiert halt mit dem, wir machen dieses Produkt in Amerika und deswegen versteuern wir das hier und wir internationale Steuerabkommen sichern uns zu, dass wir nicht doppelt besteuert werden und deswegen ist alles gut. Nun ja, kann man so sehen. Apple hat dann auch irgendwie gleich einen offenen Brief irgendwie am selben Tag noch auf die Webseite gepackt, der dann auch so irgendwie schon fast drohend irgendwie die Jobsituation in Europa und dass das jetzt ganz schlecht ist, wenn da irgendwie Dinge passieren und du böser EU-Commissioner. Es fällt schwer, da auf Seiten von Apple zu sein. Ja, also wenn dann halt aus einem legalistischen Standpunkt aus. Aber ja, aus einem moralischen haben wir wirklich wenig Mitleid. Ja, heute hat Apple, glaube ich, dann nochmal angemerkt, dass sie jetzt in Berufung gehen wollen und das kann mehrere Jahre dauern. Man soll sich also als Aktionär keine Sorgen machen. Ja, also sie sollten es lieber jetzt zahlen, solange sie das Geld noch haben. Ja, ja. Sie sind nämlich doomed. Stimmt, sie sind doomed. Das bringt uns dann auch gleich zur Keynote. Da stellt nämlich Apple die Gründe vor, warum es doomed ist, namentlich das iPhone 7, das ja mit der zunehmend sich bestätigenden Abwesenheit eines 3,5 mm Klinkensteckers das Ende von Apple und allem einläutet. Also quasi einer der vier Reiter der Apokalypse. Naja, wir hatten ja letztes Mal, als wir darüber geredet haben, auch darüber gesprochen, dass es problematisch sein könnte, dass du einen anderen Kopfhörer-Stecker hast an deinem Mac als am iPhone. Ich weiß nicht, ob wir auch darüber gesprochen haben, über das Laden. Weil das Laden ist ja schon für mich fast noch das größere Problem. Ja. Wenn man mal zum Einschlafen einen Podcast hören sollte, dann ist halt das Handy leer am nächsten Tag. Und das ist nicht so schön. Ja, also es wurde jetzt hier zum Beispiel auch nochmal heute ein Beipackzettel auf Weibo gepostet, der soweit ganz plausibel aussieht. Und da steht halt dann auch drauf hier, es gibt als Zubehör EarPods mit Lightning-Connector und ein Lightning-to-Headphone-Jack-Adapter. Also die sind standardmäßig wohl dabei. Was das Problem ja nicht löst, also dieses Problem nicht. Nein. Also was ich krass finde, ist die Headphones mit Lightning-Stecker. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, da gibt's einen Adapter und den normalen Headphone-Jack. Nee, ich bin jedenfalls sehr gespannt auf die Vorteile, die Apple uns verkauft, die das Ganze haben soll. Ich hoffe, da gibt's welche. Ja, ich hoffe, sie haben sich was Schlaues ausgedacht, weil das ist so. Und ein Millimeter dünneres iPhone ist kein Vorteil. Nee. Noch dünner. Das fängt an, dass man sich schneidet mit den iPhones. Selbst wasserdicht ist nicht so wirklich glaubhaft, aber das würde im Zweifel noch durchgehen, glaube ich, aber. Ja, es fallen auf jeden Fall mehr iPhones runter und das Display zersplittert, als dass sie ins Wasser fallen. Ja. Das ist korrekt. Dazu kann ich kurz anmerken, nicht nur iPhones splittern, wenn sie runterfallen, auch Magic Trackpads splittern, wenn eine leere Mateflasche auf sie umfällt. Ja. Ich hatte so ein richtig schönes Spiderweb, also auf meinem Trackpad jetzt. Aber externes Magic Trackpad. Also das neue Magic Trackpad einfach. Das der eingebauten Batterie und dem Ganzen. Ja. Bisschen schade, aber jetzt ist man wieder schlauer. Ich hätte nicht gedacht, dass die so fragil sind. Aber ja. Man lernt dazu. Was ich ja spannend finde am iPhone 7 ist, dass diese Einladung zu dem Event sehr auf Foto- und Video-Fähigkeiten anspielt. Einerseits ist, glaube ich, der Slogan ist See you on Monday quasi. Und die Einladung dazu ist so ein Apfel, der obere Teil eines Apfellogos, Apple-Logos, in so Bokeh-Artefakten, also so verschwommene Kreise quasi. Und naja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das neue iPhone 7 Plus zumindest eine Dual-Lens-Kamera hat, dann könnte man darauf hoffen, dass sie diese zweite Linse eben benutzen, um Tiefeninformationen aufzuzeichnen und damit quasi einen Tiefenunschärfe-Effekt vielleicht hardwareseitig reinrechnen. Ja, das habe ich ja auch gehört, dass sie das an die Größe koppeln, was vielleicht technisch nötig ist, aber natürlich auch schade. Denn ich denke, das hat nicht viel damit zu tun, welche Größe du haben willst, also in Korrelation zur Kamera. Ja, die Frage ist halt, ob sie im kleinen Telefon genug Platz haben für eine Dual-Lens-Kamera. Ja, vielleicht da, wo der Headphone-Jack war. Ja. Ich muss übrigens jetzt tatsächlich jetzt nach 2 Jahren nochmal resümieren. Die Änderungen an der Knöpfe- und Eingangsverteilung beim iPhone 6 und 6S war nicht gut. Also dass der Ausknopf gegenüber vom Volume-Knopf ist, das macht Probleme. Ja. Bei der Bedienung. Also bei der Blindbedienung, wenn ich jetzt nicht hingucke, hat sich nicht wirklich bewährt, muss ich sagen. Naja. Ja. Aber das werden sie, glaube ich, nicht ändern jetzt bei dem. Also das Interessanteste an diesem Jahr finde ich eigentlich, wie viel bei den Rumors über das iPhone 8 gesprochen wird. Stimmt, das soll ja also irgendwie ihre Zweckbindung haben und alles. Komplett mögliche. Neu, dass die Leute eher über das iPhone vom nächsten Jahr sprechen. Ja, von diesem Jahr. Das gab es aber letztes Mal auch schon, dass irgendwie irgendwelche Features. Was hätte denn kommen sollen? Ich weiß nicht, was sie sich ausgedacht haben an Features, aber es war auf jeden Fall so, Apple hat gerade das und das gekauft und das ist bestimmt dann ein Feature im iPhone 7. Mhm. Also so diese Art von Gerüchten gab es schon auch vor einem Jahr. Nun ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf Bokeh im iPhone. Das finde ich cool. Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Gerade wenn das halt auch für Video funktionieren würde, das wäre echt gut. Was noch gerumort wird, ist Haptic Feedback im Home-Button. Ja. Was ich für völlig unnötig halte, weil ich habe es jetzt gemerkt, bei dem Taptic Engine Features, die sie bei jeder Beta mal wieder ein- oder ausgeschaltet haben. Und das reicht völlig, dass das ganze iPhone vibriert, weil dieser neue Taptic Engine völlig unterbenutzt ist, aber sehr schön funktioniert, finde ich. Naja, also der Rumor ist ja quasi, dass es kein richtiger Knopf mehr ist, sondern einfach nur noch ein Kreis quasi. Trackpad. Kein bewegliches Teil mehr. Ja, okay. Und dass das Haptic Feedback quasi so tut, als wäre es ein Knopf. Naja, man muss sagen, da sparen die bestimmt 0,02 Millimeter. Ja, und das ist wahrscheinlich wasserdichter. Ja. Ganz abgesehen davon, dass so ein Knopf weniger kaputt geht, wenn man ihn nicht drücken muss. Ja. Dann gehen wahrscheinlich andere Dinge dafür kaputt, aber nun ja. Der Homebutton ist ja schon eins der Teile an den iPhones, die im Zweifel am ehesten kaputt gehen. Mhm. Nein, das Display. Ja. Also nicht das Display, sondern die Scheibe vor dem Display. Ja. Durch Gebrauch, sagen wir durch Gebrauch. Genau. Wir haben festgestellt, am iPhone 8 gibt es kein Display mehr, weil es geht immer so oft kaputt. Ja, stimmt. Nach Headphone Jack wird jetzt auch Display. Du, ich habe schon überlegt, wenn sie die Scheibe weglassen würden, dann wäre das, glaube ich, besser. Aber dann ist es wieder nicht wasserdicht. Ah, Mist. Ja. Wenn wir noch beim iPhone sind, bevor wir zu den anderen Themen kommen, wollte ich noch ganz kurz was zur Software sagen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass bei den Karten jetzt die Temperatur angezeigt wird von dem Ort, wo ich gerade auf die Karte gucke. Ja. Das finde ich ein so naheliegendes Feature, dass mir das Hirn explodiert ist, als ich es entdeckt habe, weil warum nicht schon immer? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist wirklich toll, weil ich fahre jetzt noch zum Bodensee und dann sehe ich, okay, aber da ist das Wetter ganz schlecht im Vergleich zu hier. Ja. Total super. Kann ich jetzt hier quasi reinzoomen auf Portland und gucken, wie ist die Temperatur da? Ja. Es passiert jetzt leider nichts, weil, keine Ahnung, die Beta gerade. Nun ja. Portland also, hat keine Temperatur. Idealfall funktioniert das also. Schön. Auf der Agenda habe ich noch die AirPods als nächstes. Die sind ja irgendwie jetzt mehr oder weniger dann auch schon quasi bestätigt. Gerüchte halber. quasi besteht Gerüchte halber. Very convincing. Ja. Nein, die Bluetooth-Kopfhörer von Apple in ihr wahrscheinlich werden wahrscheinlich auch kommen, würde ich mal vermuten. Ja, sonst kann man ja das einfach nicht laden. Also ich würde mich jetzt nicht komplett wundern, wenn die nicht den Lightning-Port irgendwie durchschleifen würden. So, also ich kann mir schon vorstellen, dass man sowohl an den Kopfhörern als auch an dem Adapter vielleicht nochmal ein Lightning-Kabel anstecken kann zum Laden. Am Kopfhörer ein Ladekabel anstecken, das ist interessant. Okay. Aber mal sehen. Es wird auf jeden Fall spannend, wie sie das alles begründen. Also das ist in der Tat noch sehr interessant. Da muss man ja tatsächlich sagen, dass Apple da ein bisschen nachgelassen hat mit den Begründungen. Das stimmt. Ja. Also so die letzten Produkte haben sie nicht so mit einer Geschichte verkauft, stimmt, wie das früher war. Ich habe jetzt übrigens schon zweimal gesagt Montag, aber ich meine Mittwoch. Also die Keynote ist Mittwoch, 19 Uhr unserer Zeit. Ich war schon wieder verwirrt, weil ich mit Dienstag gerechnet habe, aber es ist schon länger Mittwoch, oder? Weil ich war schon mal bei einem anderen Event verwirrt, dass es nicht Dienstag war. Also ich Entschuldigung, dass ich jetzt so hinterherhänge, aber ich muss dir da irgendwie widersprechen, weil das letzte Produkt war die Uhr und die wurde schon vergeschichtet, ne? Oh, erzähl mir mal die Geschichte. Naja, so Fitness, Health-Tracking und Patienten, Large-Scale-Patienten-Untersuchungen. Also das mit dem Studien. Geld, mit dem also das letzte Produkt war das Apple TV. Insofern widerspreche ich dir da. Aber ja, das mit dem Health-Tracking. Das Apple was? Ja, und da war die Geschichte, Apps sind das neue TV. Ja, ja gut. Wobei ich die Begründungen für neue Produkte oder Produktkategorien noch nie so wirklich super überzeugend fand bei Apple. Also das einzige Mal, dass das wirklich gut funktioniert, war halt das iPhone das erste und alles andere war halt dann so ein bisschen, ja, das braucht man halt jetzt so. Und ja, und das Lustigste an der Produktbegründung fürs iPhone ist ja, dass das relativ irrelevant war, was er da gesagt hat, bis aufs Internet vielleicht. Aber ja. Nee, aber der Punkt, den ich schon sehe, ist, Änderungen an Produkten hatten bis jetzt immer relativ sinnvoll erklärte Gründe. Mhm. So, also entweder wir machen das jetzt so, weil es dünner werden muss, weil man es dann besser produzieren kann, weil es dann stabiler ist, keine Ahnung. Oder das macht es jetzt möglich, dass 1000 neue Dinge passieren. So, aber so dass sie jetzt den Headphone-Check wegnehmen, das wird halt echt schwierig, wie sie das begründen wollen. Aber nun ja, mal sehen. The new cancer. Genau. Klinkenstecker are the new... Nein. Ja, ansonsten gibt es auch noch Gerüchte, dass die neue Apple Watch dann irgendwie auch noch vorgestellt wird, wo wir schon bei nicht begründeten Dingen sind. Ich weiß, haltet ihr das für wahrscheinlich? I don't buy it. Ich glaube es nicht. Weil wir haben nichts über die neue Apple Watch gehört und es gibt so viele Gerüchte über das iPhone 7. Hm. Also ich glaube da nicht dran. Also ich habe schon was gehört. GPS. Ja, also es gibt ja dieses einerseits dieses GPS-Dings und andererseits halt irgendwie ist eine größere Batterie aufgetaucht als Ersatzteil. Aber ach stimmt, und es kriegt kein Handynetz. Ja. Aber irgendwie, Ich glaube es schon, aber es wird kein... Du denkst, es kommt am Mittwoch die Apple Watch 2 angekündigt? Also ich bin jetzt fest davon ausgegangen, als ich hier in die Sendung reingekommen. Dann müssen wir wetten. Dann müssen wir noch einen Wetteinsatz zwischen uns beiden ausmachen. Der Verlierer muss dann... Die Frage ist halt, irgendwas machen. Will ich die haben oder will ich sie nicht haben? Also so was man bis jetzt weiß, lohnt sich halt irgendwie kaum, wenn du schon die erste hast. Ja, das denke ich auch. Ja, und ich glaube auch nicht, dass irgendwelche Features kommen, die dann so Killer sind. Was ja für Apple-Produkte dann aus der Reihe springt, weil so die erste Iteration von jeder Hardware, die war immer nicht so das Tollste und die zweite war dann gut und benutzbar. Ja, mal abwarten. Manchmal war es auch die dritte. Ja, vielleicht haben sie irgendwie noch Ärmel im Ass, wollte ich jetzt schon sagen. Nein. Neue Features. Bänder. neue Bänder und die jetzt natürlich inkompatibel sind zu alten und nein, mit DRM doppelt so schnell und halb so breit und nein, keine Ahnung. Nein, also interessanter ist tatsächlich, was auf der Softwareseite passieren wird, weil ab jetzt können ja Apps kommen, die benutzbar sind. Ja. Und nützlich sind. Also alleine dieses Feature, die App bleibt 8 Minuten aktiv, macht so viel aus. Wobei ich aber das Gefühl habe, dass das irgendwie jetzt wieder so eine, jetzt gerade so eine Wüste ist wieder, weil irgendwie es gab so den Run initial, da hat halt die API und das ganze System noch nicht so wirklich viel unterstützt und man war sehr beschränkt. Dann gab es eine große Enttäuschung, was native Apps angeht. Und ob das jetzt nochmal, oder wie schnell das jetzt nochmal Fahrt aufnimmt, das wird dann spannend, glaube ich. Also darauf wollte ich gerade hinaus. Ich überlege gerade, wie viele Entwickler haben das auf sich genommen, jetzt da nochmal was zu starten, das auszuprobieren und das wirklich zu nutzen. Ich glaube, letztes Jahr war die Bereitschaft noch da. Ja. So WatchOS 2 ist noch besser, jetzt probieren wir es nochmal. Wobei das auch bei vielen Apps nicht war, dass da was Neues kam. Also da habe ich auch ganz, ganz große Zweifel, dass genügend Entwickler da wieder aufspringen werden. Es ist sicher nicht mehr so, dass jeder eine Apple Watch App anbietet. Auch da, wo es sinnvoll wäre. Ja. Dann gibt's immer noch die Update-Problematik. Das heißt, wenn du jetzt auf WatchOS 3 gehst, kriegst du wieder lauter Mails. Ja, meine App funktioniert nicht mehr mit WatchOS 2. Ach ja, ja. Und ich date nicht ab, weil ich gar nicht weiß, wo ich updaten soll und so weiter. Also ich glaube nicht, dass der Run groß sein wird. Vielleicht aber gibt's Leute, die trotzdem was machen und dann super erfolgreich werden, weil sie die einzigen sind, die was gemacht haben. Meine Vermutung ist halt, dass die Nutzerschaft einfach immer noch nicht groß genug ist, bei der Apple Watch da spezifisch was zu tun. Denke ich auch. Und ja, also ich sehe es eher skeptisch, dass das jetzt viel bringen wird. Und da wäre natürlich ein neues Modell, was irgendwas hat, wo alle wieder sagen, oh, jetzt will ich aber eine Apple Watch haben. Natürlich hilfreich, glaube ich aber auch nicht, dass es dieses Jahr kommt. Da vielleicht auch noch mal kurz zur Software. Was neu ist, ist ja auch die Apple Watch App auf dem iPhone, wo man dann zum Beispiel jetzt einen Reiter hat, Ziffernblätter, wo man sich die ganzen Ziffernblätter angucken kann. Ich muss sagen, ich finde es fast ein bisschen überwältigend. Ja, ich habe auch nicht so ganz verstanden, was mir das sagen will. So. Also ja. Es gibt so viele Ziffernblätter. Das ist halt für mich als Feature jetzt nicht wirklich ersichtlich, warum das da ist und was es von mir will. So. Ja. Das ist schon. Ja. Also ich verstehe die Intention dahinter als aus Entwicklersicht, aber so aus Benutzersicht wäre ich, glaube ich, erstmal komplett überfordert, damit überhaupt einzuordnen, was man hier macht und was das kann. Und es gibt ja noch einen zweiten Punkt, warum ich glaube, dass es gar nicht so viel neue Apple Watch Software geben wird, weil die Leute, die jetzt einen schnellen Dollar machen wollen, weil sie was unterstützen, was Apple gerade neu macht, die werden sicherlich jetzt auf Nachrichten springen. Und da ist ja die installierte Nutzerbasis viel, viel höher. Ja. Was ich da übrigens auch total spannend finde, ist, wie sich so Sticker-Packs für Messages vom Preis her einpendeln. Ja, das weiß ich jetzt schon. Ja, weißt du schon? Kann ich schon sagen, ja. Free, ja. Nein, aber ich find's spannend zu sehen, ob tatsächlich ein Markt da ist für hochwertige Sticker irgendwie jenseits von Free. Also ich bin der festen Überzeugung, dass auch der Markt Cent. Für Sticker da wäre für 99 Cent. Der existiert nur deswegen nicht, weil es genug Packages geben wird, die free sind. Und da glaube ich dann initial eher daran, ja, die Harry Potter Sticker kosten dann was. Oder die Minecraft Sticker. Aber so der Wald- und Wiesen-Sticker, den zu verkaufen, wird wahrscheinlich schwierig. Es ist auch noch ein bisschen unklar, wie die Sticker-Packs im Store angezeigt werden. Also ob die im normalen Store auch angezeigt werden, die reinen Sticker-Packs, oder ob sie nur in dem Sticker-Pack-Store angezeigt werden. Nee, das müsste... das müsste eigentlich im normalen Apple App Store angezeigt werden. Weil ich glaube, im Sticker Pack Store siehst du nur die Apps, die du installiert hast. Nee, da gibt's ja dieses Plus und dann kommst du, glaube ich, in den Store. Ach stimmt, Store. Ja. Also ich fände das ein bisschen unübersichtlich, wenn sie potenzielle sehr viele Sticker-Packs da jetzt auch noch in den App-Store reinmüllen, aber ich traue ihnen auch alles zu dahingehend. Ich habe keine Ahnung. Also das wird halt auch nochmal die wichtigste Entscheidung von Apple. Wie machen sie da die Auffindbarkeit? Hm. Weil, also das Lustige ist, ich glaube, mehr Leute sind bereit für ein Sticker-Pack was zu bezahlen als für eine App. Ich glaube nämlich auch, das war nämlich das so der Deprimierende, was ich vorher schon ansprechen wollte. Ja. Und ja, wahrscheinlich setzen sich da ein paar, vielleicht ein halbes Dutzend Sticker-Packs durch am Anfang, die dann unter Leuten weitergereicht werden, die jeder haben will. Ja. Schwer zu sagen. Also ich glaube, das ist vor allem ein großer Vorteil von Leuten, die eine Marke haben. Klar. Da würde ich sofort ein Sticker-Pack machen, wenn ich eine Marke hätte. Tja. Nichtsdestotrotz. Werde ich ja trotzdem ein Sticker-Pack machen. Du hast ja mit Rules auch eine richtig große Marke. Ja. Also Rules bietet sich ja an, weil die Tierchen als Sticker, glaube ich, sehr passend sind. Doch, doch. Wir sind gespannt auf das Update. Ja, ich denke, am Mittwoch wird es dann auch quasi den Golden Master geben für die Entwickler. Mhm. Und vermutlich die Woche drauf dann oder vielleicht auch schon früher tatsächlich dann auch die Release und den Vorverkauf von den iPhones. Hm. Ja, nehme ich auch an. Also wie war das, eine Woche nach der Veranstaltung kommt das iOS raus? Und zwei Wochen später das iPhone, oder? Ich bin gerade überfordert, wie das letztes Jahr war. Ich dachte, es wäre schneller gegangen. Also ich glaube, es war irgendwie so, dass die Keynote war, glaube ich, an einem Dienstag, wenn ich mich nicht irre. Kann auch Mittwoch gewesen sein. Auf jeden Fall war die Vorbestellung dann am Freitag direkt drauf und die Lieferung eine Woche auf diesen Freitag, also quasi eineinhalb Wochen nach dem Event. Man kann jedenfalls davon ausgehen, zumindest tue ich das jetzt ganz naiv, dass es dieses Jahr nicht so schwer sein wird, ein neues iPhone zu bekommen wie früher. Ja, weil du dir denkst, es gibt ganz viel schlechte Presse wegen dem Headphone-Check und deswegen will keiner. Nee, aber es ist halt nicht so viel anders. Viele Leute sind halt beim 6er umgestiegen. Hm. Klar, da ist jetzt die Zwei-Jahres-Periode vorbei, aber ganz ehrlich, also das ist einfach nicht mehr so, dass du alle zwei Jahre ein neues iPhone brauchst. Ja, brauchen ist sowieso immer sehr relativ. Ja. Ja. Aber man weiß aber auch nicht, wie groß die erste Charge ist und deswegen, keine Ahnung. Das ist natürlich wahr, da hatten wir bei der Apple Watch so dann die Erfahrung, dass dann von gewissen Modellen halt einfach nichts produziert wurde. Dann hast du auch wieder Knappheit. In der Tat. Ja. Nun ja, wir sind gespannt. Ich muss allerdings jetzt schon darauf hinweisen, dass nächste Woche wir ausfallen, weil ich im Urlaub bin. Ich bin quasi vor Ort. Nein, nicht wirklich. Ich bin in Portland. Und deswegen gibt's uns quasi dann erst zum iPhone-Release wieder. Genau, nächste Woche dürft ihr die Primärquellen checken. Genau, apple.com. wo wir schon bei Dingen sind, die auf der Keynote kommen, neue Macs werden wahrscheinlich nicht dazugehören. Ja. Es gibt allerdings so ein, zwei Gerüchte auch über neue Macs und deren Verfügbarkeit und was sich überhaupt tun wird. Einerseits ist ja so immer noch dieses MacBook Pro mit dem lustigen LCD-Streifen im Keyboard irgendwie im Gespräch. Genau, das fände ich irgendwie charmant, aber ja. Fände ich auch ganz hübsch, aber vor allem mal ein schnelleres MacBook mit mehr Dampf wäre, glaube ich, so oder so mal ganz gut. Wo man mal wieder Computerspiele spielen kann. Ja, das wäre, aber das, ich glaube, das wird nicht mehr passieren, das erleben wir nicht mehr. Naja, also ich glaube, wenn da mal, ich weiß gar nicht, ob am aktuellen MacBook Pro Thunderbolt 3 dran ist oder nicht, aber wenn da mal Thunderbolt 3 dranhängt, dann kannst du externe Grafikkarten auch gut betreiben. Externe Grafikkarten am MacBook. Genau das, was ich will. Naja, aber externe Grafikkarten. Wenn du dir zum Spielen irgendwie so eine GTX 79 in so einem kleinen Metallgehäuse anschließt, das ist schon ganz okay. Was driftet denn da so laut? Das ist meine Grafikkarte. Ich muss ja nicht irgendwo hinfahren. Spielst du nur noch Flugsimulator? Naja. Externe Grafikkarten für Laptop, wenn ich das mal erlebe, dann weiß ich nicht, da habe ich alles gesehen. Ah, vielleicht kann man die mit Lightning es gibt da schon iPhone Star anschließen. Dafür. Gerade gestern habe ich einen Kickstarter für so ein Ding gesehen. OMFG. Nun ja. Ansonsten neue iMacs und tatsächlich auch neue Displays werden auch gerüchtet. Daran glaube ich nicht mehr. Apple macht keine Displays mehr. Noch mehr Pixel. Das, ich weiß nicht. So viel Pixel. Ja, mit 5, so viel Pixeln kann man auch nichts anfangen. 5K. Ja, aber. Wahnsinn. Oh, ich bin gerade auf Kickstarter, weil ich gucken wollte, wie dieses Projekt heißt. Ich finde es jetzt nicht mehr, dafür finde ich gerade Toasteroid, den ersten Smart Image Toaster. Mit einer App tatsächlich das Bild festlegen kannst, das auf deinen Toast getoastet wird. Kannst ja gucken, was zuerst von den beiden Kickstartern kommt. Externe Grafikkarten oder Bildtoaster mit App-Bedienung. Ja, die funktionieren nur mit den externen Grafikkarten. Ach Gott. Oh, Toaster mit externen Grafikkarten. Ja. Für mehr also Auflösung. Für 60 Dollar kann man einen Bluetooth-Toaster kaufen, der auf Toast druckt. Nicht schlecht. Es gibt Toaster ohne Bluetooth, die so viel kosten. Ja, aber erst nächstes Jahr lieferbar dann natürlich. Nun gut, bevor ich komplett ins Gemüse komme, also teilweise diese neuen Macs, da Gerüchte halber schon ab Oktober soll sich da was tun, mal sehen. Es wäre ganz angebracht, dass sich da mal überhaupt wieder was tut. Ja. Gut, ansonsten haben wir dann noch ein Thema, das wir gerade letzte Woche so knapp verpasst haben. Wir waren quasi gerade online mit dem Podcast, da brach diese Newsflut dahingehend los. Es geht um Pegasus und die damit zusammenhängende Sicherheitslücke. Ich glaube, Tobi hat es auf die Agenda geschrieben, oder? Nee, das war ich. Auch wenn ich jetzt persönlich gar nicht viel über die Sicherheitslücke weiß, ich habe es hauptsächlich draufgeschrieben, um zu sagen, ja, updaten ist sinnvoll, jetzt. Also wenn ihr iOS 9.3.5 noch nicht auf eurem Gerät habt, dann solltet ihr das schleunigst nachholen, weil alles vor 9.3.5 hat einen, einen Exploit, der irgendwie beliebigen Code mit Kernel-Privilegien ausführt. Genau, seit System 7, glaube ich, ist das. Und nicht das Mac OS 7, System 7. Ja. iOS 7, ja. Die Frage ist doch, kann man damit ein abgesperrtes iPhone aufmachen? Ein abgesperrtes iPhone nicht, aber es gab halt diesen Fall, dass ein Bürgerrechtler quasi einen Link bekam per Mail, guck mal hier, und wenn er den Link in Safari aufgemacht hätte, dann hätte sich gleich lustig dieses Pegasus-Trojaner bei ihm installiert, was halt irgendwie mehr oder weniger das ganze Telefon verwanzt. Ja. Genau, also regelmäßige Updates sind empfehlenswert. Tja. Dann habe ich auf der Liste was jetzt nichts mit Apple zu tun hat, sondern was mit Klavieren. Ja. Jetzt kommen wir zum Loch von den Apfelringen. Genau, es gibt das Projekt Play Me, I'm Yours. Das gibt's schon relativ lange. Seit 2008 hat in Birmingham angefangen. Das ist ein, ich glaube, britischer Künstler, der alte Klaviere einsammelt von Leuten, die sie nicht mehr brauchen, und die in der Stadt verteilt. Sind natürlich dementsprechend so ein bisschen runtergespielt und nicht alle Tasten gehen und so weiter. Aber ich finde das eine witzige Idee, und das ist aktuell gerade in München. Der Verein Iserlust e.V. ist da, organisiert das, also iserlust.org ist denen ihre Adresse. Da kommst du auch hin über die verlinkte streetpianos.com-Seite. Und ja, meine Arbeitsstätte, das Büro, ist quasi ums Eck von einem dieser Klaviere. Und das ist lustig, da mal so in der Mittagspause rüber zu gehen und ein bisschen in die Tasten zu hauen. Das scheinen auch relativ bunte Klaviere zu sein, wie das aussieht, oder? Ja, die sind von Künstlern und oder Kindern gestaltet und geschmückt. Und da gibt's alle möglichen Looks. Ja, schaut's euch mal rein an und das, wenn ihr so ein Klavier seht, dann setzt euch mal hin, haut mal drauf rum. Die sind so runtergespielt, dass da muss man keine Scheu haben. Da kann man es immer auf die Saiten und auf das verstimmte Klavier schieben, wenn das schief klingt, was man da spielt. Cool, eine interessante Sache. Ja, wo wir jetzt quasi ein kurzes Produktionsthema hatten, kommen wir dann zum Konsum. Wir haben nochmal Inside auf der Agenda. Es gibt neue Insights zu Inside. Inside-Infos. Inside-Infos. Ich wollte bloß sagen, ich habe jetzt, nachdem ich es ja durchgespielt hatte letzte Woche, jetzt ist nochmal von vorne angespielt und bin aber noch nicht durch. Es lohnt sich erstens, weil es kleine Geheimnisse zu entdecken gibt, was tatsächlich so den zweiten Playthrough total motiviert nochmal, weil man genau guckt, ist hier noch was, was ich übersehen habe. Also das kann ich nur empfehlen, das nochmal zu spielen. Allein deswegen, da trifft man dann auf Puzzles, die halt einfach nochmal ein bisschen schwerer sind. Das kennt man aus anderen Spielen auch. Es gibt ja auch noch das geheime Ende. Ja, genau. Und das geheime Ende wird darüber auch getriggert. Aber jetzt ist es nicht mehr geheim. Heißt es, man kriegt das geheime Ende? Kann man das beim ersten Playthrough kriegen? Ich weiß es nicht. Ich habe es auch nicht gesehen. Kannst du? Nice. Ja. Also ich weiß darüber wenig, über das geheime Ende. Aber das macht Spaß. Und dann was zu entdecken, ist sehr, sehr, woran man halt beim ersten Mal einfach vorbeigelatscht ist, ist sehr, sehr befriedigend. Und auf eine andere Art und Weise ist der zweite Playthrough halt auch total spannend, wenn man sich nochmal die Details ansieht. Ja. Sowohl storytechnisch als auch insgesamt technisch, und ich habe es mir unter Game-Design-Aspekten halt auch nochmal angeguckt, wo wird was eingeführt oder welche Details da drin sind, wo dann ein Stöckchen runterfällt oder was mir halt auch total gut gefallen hat, war das, wie man interagiert mit den Gegenständen in dem Spiel, das hat immer so was Anstrengendes. Also wenn ich eine Tür aufmache, dann ist das halt nicht einfach bloß, ich habe den Knopf gedrückt und die Tür geht halt auf, sondern die hat ein Gewicht, ja. Wenn ich die öffnen will. Und dieses, dass du wirklich so ein physikalisches Verständnis von den Dingen im Spiel bekommst, ist wirklich eine ganz tolle Sache. Was mir aufgefallen ist, ist, wie konsequent, um nicht zu sagen penetrant, dieses Kabel irgendwie ständig gezeigt und mitgeschleift wird, das ja schon auch sehr, sehr spielzentrisch ist an sich. Aber wie sehr das quasi im Hintergrund immer mitläuft, das fand ich sehr interessant. Ja, und es gibt sogar storytechnisch offensichtlich ein paar Verknüpfungen zu Limbo. Und Hinweise, die man so beim ersten Spielen jetzt auch nicht unbedingt wirklich sieht. Ja. Ja. Also da gibt's viel nochmal zu entdecken. Ist halt wie bei einem, ja, weiß ich nicht, wenn ich Harry Potter gelesen habe, dann macht mir das auch nichts aus, dann nochmal von vorne zu gucken, mir das durchzulesen und dann so kleine Details zu sehen oder bei anderen Serien oder Filmen, wo halt viel drinsteckt, was nur angedeutet wird. Und passiert selten bei einem Spiel, dass ich dieses Gefühl habe, dass sich das deswegen nochmal lohnt. Das stimmt. Wegen der vielen Details. Ja, aber gute Filme, die man sich gerne mehrfach ansieht, ist auch eine gute Überleitung Zum letzten Thema dieser Sendung. Ich möchte nämlich einen YouTube-Kanal oder eine YouTube-Sendung empfehlen, die da heißt Movies with Mikey. Das ist ein Format von Mikey Newman, der ist unter anderem Schreiber für Gearbox Entertainment, die Borderlands machen und so. Also der macht quasi Stories für Videogames beruflich. Und auf YouTube macht er als Spaß-Hobby sozusagen ein Review-Format, in dem er Filme vorstellt, die er gut findet und die teilweise auch so ein bisschen schlecht wegkamen in der Kritik, und erklärt da auf eine sehr spritzige, muss ich schon fast sagen, auch wenn sich das schrecklich steif anhört, Art und Weise, warum diese Filme gut sind und warum diese Filme toll sind und warum sie ihn emotional bewegen. Und er hat einen sehr, sehr eigenen Stil. Das ist so ein bisschen in your face teilweise, aber ich finde das voll super und er macht das großartig. Die aktuelle Folge ist zu Interstellar, was ja auch ein Film ist, den viele Leute nicht so super finden. Aber er hat da durchaus eine sehr überzeugende Art und Weise darzulegen, warum er den gut fand und warum der Film gut ist. Und ja, also ich kann da echt nur empfehlen, sich da mal eine Folge anzugucken, am besten von einem Film, den man schon gesehen hat, und sich dann ins Archiv reinzugraben. Da hat er noch schon, weiß nicht, 20, 30 Folgen davon gemacht. Nice. Ja. Manchmal findet man ja auch erst was gut, wenn man ein bisschen mehr drüber weiß. Oder stimmt. Interpretation bekommt. Ja. Ich habe zum Beispiel jetzt auch, ich gucke jetzt tatsächlich Filme, um mir dann das Movies Mikeys Video dazu anzugucken. Deswegen habe ich mir jetzt auch vor kurzem Fountain angeguckt, was ja auch so ein Film war, wo viele Leute gesagt haben, Wie heißt der Film? The Fountain. Ah, ja. Okay. Der Darren Aronofsky-Film mit dem Clint Mansell Soundtrack. Mit Hugh Jackman und habe ich vergessen. Den fanden halt auch viele irgendwie zu strange und undurchsichtig und komisch. Und mir hat der jetzt total gefallen und das Video hat mir auch sehr gut gefallen dazu. Und insofern, ich kann es nur empfehlen, schaut da mal rein und lasst euch mal inspirieren, wenn ihr nach Filmen sucht, die ihr mal gucken wollt. Ja, in diesem Sinne sind wir dann quasi hier mit der Agenda durch. Wie gesagt, nächste Woche fallen wir aus, mangels Internet und Anwesenheit. Die Woche drauf gibt es dann eine lustige Folge mit einem gechatlenkten Martin, der noch mehr schlammelt als sonst. Aber bis dahin verabschieden wir uns von euch und wünschen euch schöne Tage und eine schöne Apple-Keynote mit ganz wenig Überraschungen und vermutlich noch weniger Headphone Jacks. Hey, oh, Headphone Jack. Musik